Erster, ich werde für Zion nicht schweigen und für Jerusalem nicht ruhen, bis ihre Gerechtigkeit wie ein helles Licht strahlt und ihre Rettung wie eine brennende Fackel leuchtet. Zweiter, die Völker werden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige werden deine Herrlichkeit bewundern, während der Herr dir einen ganz neuen Namen gibt. Dritter, du wirst wie eine prächtige Krone in der Hand des Herrn sein, weil dein Gott dich wie einen wertvollen königlichen Schmuck behandelt. Vierter, man wird dich nicht länger die Verlassene nennen, sondern dein Name wird meine Freude sein, weil der Herr dich liebt und dein Land wieder bewohnt wird. Fünfter, so wie ein junger Mann eine Frau heiratet, wird Gott sich über dich freuen, damit eure Beziehung so glücklich wie eine Hochzeit ist. Sechster, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, die Tag und Nacht niemals schweigen dürfen, damit sie den Herrn ständig an seine Versprechen erinnern. Siebter, ihr sollt ihm keine Ruhe lassen, bis er Jerusalem wieder aufgebaut hat, so dass die ganze Welt die Stadt lobt und ehrt. Achter, der Herr hat bei seiner Kraft geschworen, dass deine Feinde nie wieder dein Getreide essen oder deinen Wein trinken werden, für den du so hart gearbeitet hast. Neunter, stattdessen werden die Menschen, die die Ernte einbringen, sie selbst essen und den Herrn in seinen heiligen Vorhöfen loben. Zehnter, geht durch die Tore und bereitet den Weg für das Volk vor, indem ihr alle Steine entfernt und ein Signal für die Völker aufstellt. Elfter, der Herr lässt überall auf der Welt verkünden, dass die Rettung für Zion kommt, während er seinen Lohn und sein Volk mit sich bringt. Zwölfter, Mann wird euch das heilige Volk und die Erlösten des Herrn nennen, weil Jerusalem eine Stadt sein wird, die Gott niemals verlässt.